Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bildungsfern, wo ich hier regelmäßig aus der Sicht eines Berufsschullehrers über die Entwicklungen im Schulbereich im Rahmen der Corona-Epidemie berichte. Heute ist Dienstag und wir waren heute wieder an der Schule und es gab noch einmal auf freiwilliger Basis für Kollegen, die das interessiert hat, eine kleine Teams-Schulung. Also Microsoft Teams ist bei uns eingeführt, schon seit mehreren Jahren, aber vielleicht haben es noch nicht alle Kollegen im gleichen Maße genutzt. Und ja, wir wollten uns das heute mal anschauen, haben dazu zwei Gruppen gebildet und uns weiträumig verteilt. Es gab dann zwei Sessions, die jeweils nacheinander und gleichzeitig parallel stattgefunden haben. Also immer zwei parallel, eine Stunde und dann danach nochmal eine Stunde. Und maximal 15 Leute durften in einen recht großen Raum und konnten dann da mitmachen und das Ganze ein wenig kennenlernen. Für mich als ITler war es jetzt nicht so sehr interessant. Die Features, die kannte ich meist schon. Was allerdings viel interessanter war, zu sehen, wie die Kollegen, die noch nicht damit umgehen können, darauf reagieren. Also welche Probleme haben die denn und von welchen Problemen kann ich dann jetzt wahrscheinlich auch bei meinen Schülern ausgehen? Und das sind ganz simple Dinge, auf die man erstmal gar nicht so kommt. Da werden Buttons nicht gefunden. Da sehen vielleicht dann auch die Oberflächen anders aus, weil die Default-Einstellungen anders sind als das, wie man sich das selber dann hinkonfiguriert hat. Da muss man erstmal drauf kommen. Also da hatte ich dann zumindest ein bisschen Anschauungsmaterial. Ich konnte sicherlich auch hier und da noch weiterhelfen. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert. Also zunächst einmal werden die einzelnen Teams Klassen zugeordnet. Zumindest ist das bei uns so. Also eine Klasse kriegt ein Team und innerhalb eines Teams kann man Kanäle anlegen. Bei uns hat sich durchgesetzt, dass wir pro Fach dann einen Kanal anlegen. Es kann aber auch Kanäle geben, die so ein bisschen übergreifender sind. Wenn zum Beispiel Fächer oder Lernfelder zusammengefasst werden oder aber wenn es thematische Kanäle gibt, wie zum Beispiel, wenn ein Praktikum absolviert werden muss, kann da die Kommunikation durchgeführt werden. Im Moment natürlich jetzt nicht, aber ansonsten ist das die Idee der Kanäle. Innerhalb der Kanäle kann man dann Beiträge teilen, also man kann diskutieren wie in einem Chatfenster. Man kann aber auch sehr spontan Besprechungen durchführen. Und das haben wir heute einmal getestet, wie das so funktioniert, mit einer Videokonferenz, mit nur Telefonieren. Es gibt sogar die Möglichkeiten, eine Art Anrufbeantworter zu verwenden, wo man dann seine Nachricht hinterlassen kann. All das sind sicherlich spaßige Features und ob die dann den Praxistest standhalten, muss die Zukunft zeigen. Da sind wir aber auf jeden Fall auf der Hut und gucken uns das Ganze nochmal dann jetzt in der Praxis letztendlich an. Ja, nachdem diese doch etwas längliche Schulung, also Spontanschulung dann durchgeführt wurde. Wir hatten insofern ein wenig Glück, weil wir eigentlich für morgen, also für Mittwoch, einen pädagogischen Tag zum Thema Digitalisierung angesetzt hatten. Das bedeutet, die Kollegen, die sowieso etwas über Microsoft Teams sagen wollten, haben dann einfach diesen Kurs vorgezogen, hatten sich das also angeschaut. Insofern sind wir da vielleicht sogar doppelt gut vorbereitet. Insofern, ja, mal gucken, ob es dann auch am Ende hilft. Ja, die ersten Mails sind dann jetzt auch an die Klassen rausgegangen mit Informationen, wo sie Material finden, wann man sich treffen möchte. Was ich da jetzt festgestellt habe, dass es erstmal einen Wust von Antworten gab. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also im Stundentakt kamen dann da 20, 30 Mails an. Sowohl von den Schülern, die Fragen haben, die auch nochmal unsicher sind, was ist jetzt mit Klausuren, was passiert denn jetzt alles noch, wird das benotet? Also auch da gibt es noch viele Fragen, die wir jetzt so nach und nach natürlich auch angehen und abarbeiten. Ich meine, jetzt haben wir ja durch das Homeoffice auch Zeit, um uns ein bisschen mehr dann mit den Mails auch zu beschäftigen. Oder eben durch, ja hoffentlich haut das Ganze hin, dann auch Teamsitzungen, wo wir dann nochmal auf die einzelnen Fragen, Nöte und Probleme weiter eingehen wollen. Da ich selbst auch ein bisschen mit der Administration in Teams befasst bin, kommen jetzt natürlich auch viele Anfragen von Kollegen, die hier noch etwas konfiguriert haben möchten, die nochmal Fragen haben zu Details. Auch das muss natürlich alles abgearbeitet werden. Ist in so einer Phase vielleicht gar nicht so schlecht. Man hat auf alle Fälle was zu tun, sitzt nicht nur rum und kann einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Kollegen haben gesagt, dass nachdem jetzt die Klopapier-Hamsterkäufe durch sind, scheinen sich jetzt auch einige vermehrt auf Headsets zu stürzen. Also das scheint das nächste große Ding zu sein. Wer den Klopapierbestand aufgefüllt hat, holt sich dann ein Headset. Nicht weiter verwunderlich, denn da gibt es vielleicht mehrere, die das jetzt brauchen. Andererseits, es reicht meist schon, wenn man auf alle Fälle einen Kopfhörer benutzt. Dann hat man schon mal viele Umgebungsgeräusche und Rückkopplungsprobleme gelöst. Oder bei vielen Handys ist auch schon eine Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon mit dabei. Ich kannte das zumindest von einem alten Motorola-Handy. Da war ein kleines Mikro drin. Wird für viele Fälle auch ausreichen. Aber auch da wird sich dann zeigen, wie das Ganze funktioniert. Legt man vielleicht mehr Wert dann auch auf die Textkommunikation? Gestern gab es auch in mehreren Ländern mehrere Stunden schon Ausfälle von Teams. Das bedeutet, auch Microsoft hat vielleicht die Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden. Zumindest jetzt vielleicht im ersten Schritt nicht. Ich weiß nicht, inwieweit das noch hochskaliert werden kann. Microsoft ist ja jetzt nicht so die kleinste IT-Bude, also hoffe ich mal, dass die da noch ein paar Schippen drauflegen können und dass das Ganze dann soweit funktioniert und klappt. Ja, danach habe ich mich noch mit zwei Kollegen zusammengesetzt, einer aus der Ferne und einer dann aus der Nähe, natürlich mit 2 Meter Sicherheitsabstand. Ja, und wir haben das weitere Vorgehen dann noch einmal besprochen. Ja, man kriegt so ein bisschen ein Gefühl, wie das dann so ungefähr abläuft. Also Kommunikation im Videochat ist auch mit 3 Personen, wo einer dann schon da war, unter Umständen problematisch. Man weiß nicht so genau, was macht der am anderen Ende. Hat der mich jetzt wirklich gehört, wenn er nicht antwortet? Er liest vielleicht im Hintergrund noch eine andere Mail oder macht irgendetwas anderes am Rechner. Das sieht man alles natürlich nicht und erschwert natürlich die Kommunikation. Da müssen wir jetzt auf alle Fälle nochmal was lernen und Erfahrungen sammeln. Aus jeder Krise soll man ja auch eine gewisse Chance und Gelegenheit ziehen. Und ja, das ist jetzt unsere Möglichkeit, da mal ein bisschen noch Erfahrungen zu sammeln. Ja, danach war ich auf dem Heimweg, bin mit der S-Bahn gefahren, Gott sei Dank nur 2 Stationen, also eine recht kurze Strecke, die Bahn war auch leer. Der Bahnhof selbst, der Bochumer Hauptbahnhof, war auch überschaubar, also da war nicht so wirklich viel los, aber so richtig leer war es dann doch auch noch nicht. Jetzt bin ich hier erstmal wieder zu Hause, habe dann den E-Mail-Berg erstmal abgearbeitet und schau dann mal, was da jetzt in den nächsten Tagen so dann kommt, wenn die ersten Stunden anstehen. Gleichzeitig hatten wir auch noch einen Interessenten, der sich für den Lehrerberuf interessiert, bei uns an der Schule. Der hat sich ja in einigen Tagen dann einfach, hat er den Unterricht begleitet, ist also mitgegangen. Sicherlich auch eine schwere Situation für ihn an dieser Stelle. Ich habe ihn aber auch nur recht kurz getroffen. Aber auch das ist irgendwie geschehen, was noch so nebenher alles passiert und abgearbeitet werden will. Ja, also ich hoffe, euch geht es soweit gut. Das, was ich so sage, ist einigermaßen interessant für euch. Falls nicht, könnt ihr ja einfach ausschalten oder auf leise drehen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, wir hören voneinander. Und ciao.